Zweite Szene, ein anderes Wirtshaus. Bösel testet Schnitzel, Fellners Stimme von draußen. Ich sag nur Zimmer 21, 5 Minuten dauert es, bis ein Wasser kommt aus der Dusche. Was sollen wir denn schreiben, Duschen zu besichtigen? Das ist der offizielle Prospekt der niederösterreichischen Landesregierung. Wenn aus einer Dusche erst nach 5 Minuten Wasser kommt, dann ist es keine Dusche, sondern ein Lotto. Nein, da brauchen wir nicht diskutieren. Fellner kommt mit nassem Kopf und bespritztem Sakko herein, setzt sich zu Bösel. Serviert sind alle Trotteln. Ja, da ist was Wahres dran, Herr Bösel. Lauter Trotteln serviert. Mhm. Das ist lustig. Heute sind wir in Kirchdorf, morgen in Kirchstetten und Mönchkirchen, die haben alle irgendwie das Kirchen im Ortsnamen. Das ist interessant. Jeder wird ein Trottel. Da kann man davon ausgehen, dass zuerst die Kirche da war und dann der Ort rundherum entstanden ist. Interessant ist das. Gell? Es ist ein Wahnsinn, wenn es hernehmen, sagen wir, naja, 90% von den Wirt gehen, sagen zu 100% sind das Trotteln. Unser früherer Bundespräsident zum Beispiel, Kirchschläger, da kann man davon ausgehen, dass seine Vorfahren aus Kirchschlag stammen, nicht? Es ist unglaublich. 50 Minuten, verstehst du? 50 Minuten für Schnitzel. Ich meine, das ist ein Wahnsinn, ne? Es muss aber nicht immer nur vom Ortsnamen abhängen. Ich zum Beispiel heiße Fellner, das würde darauf hindeuten, dass meine Vorfahren früher einmal eine Gerberei besessen haben oder so. Es ist voll arg. Ich meine, das ist ja kein Kost, das in meinen Augen. Wenn du da hernimmst, 50 Minuten, ja, für Schnee. Ich meine, ist das für Sie ein Kosthaus in Ihren Augen? Bösel zum Beispiel ist schwer zum Herleiten. Ne? Kommt wahrscheinlich aus dem Slawischen. Moment einmal. Wollen Sie sagen, ich bin ein Ausländer? Nein, nein, es geht nicht um Sie, Herr Bösel. Es geht überhaupt nicht um Sie in dem Fall. Was ist denn was? Es geht nicht um mich. Habe ich einen Akzent? Nein, was? Es geht um Ihre Vorfahren. Die sind wahrscheinlich vom Osten in den Westen gereist. Damals waren wir ja sehr viel unterwegs, nicht? Ganze Völkerwanderung ist man ja nur herummarschiert praktisch. Das hat sich alles sehr verteilt im Laufe der Geschichte. Zum Beispiel die Habsburger sind ja bis Mexiko gekommen. Geschlechtlicher Flachsen erst! Das auch noch. Na, warte mal, passen Sie auf. Ja, lieber. Denen schreibe ich einen Bericht, verstehst du? Die haben nächstes Jahr noch mehr Flüchtlinge. Im Mittelalter haben sie auch sehr schlecht gegessen. Weil so arm waren die Leute, ne? Erst später im Barock haben sie dann diese prunkvollen Schlösser gebaut. Das war sozusagen die Gegenreaktion. Der Erdäpfelsalat geht. Aber herumgewandert sind sie nach der Völkerwanderung eigentlich nimmer mehr. Erst jetzt so, wo jeder ein Auto hat, ist das wieder ein bisschen mehr. Jens, ich war auf Urlaub. Voriges Jahr in dem Dings. Ja? Moment mal. Na, wie heißt das? Rodos. Rodos. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, sagen wir diese Krüten-Sachen, also diese gegrillten Sachen, muss ich ehrlich sagen, ist nicht meins. Aha. Das ist interessant, was Sie da sagen. Ich persönlich vertrete ja die Ansicht, dass das Essen sehr oft im Zusammenhang steht mit der betreffenden Landschaft. Also, wenn die Landschaft eher karg ist, hat man eher gegrillte Sachen. Bei uns ist die Landschaft ein bisschen üppiger, deswegen haben wir die vielen Mehlspeisen. Ja. Ja, um Sie ist die Reise mir nicht so. Ja. In Indien zum Beispiel essen sie nur Reis, ne? Sitzen auf der Straße, essen ein bisschen Reis, lachen dabei, manche verhungern. Muss irgendwie eine ganz eigene Landschaft sein. Ja. Ja, sicher, sicher. Ja, ich muss ehrlich sagen, sagen wir immer nur Reis, das war nichts für mich. Ja. Ich bin ja kein Beilagenesser in dem Sinn. Ja. Die Japaner zum Beispiel, die essen die Suppen am Schluss, nicht? Jetzt machen sie es schon mal. Ehrlich? Ehrlich, wo? Ja. Das ist ein Wahnsinn, was? So die anderen Völker, ne? Ja, ja. Diese ganzen. Die anderen da, die Indianer. Ja. Die Indianer zum Beispiel, die greifen in der Nacht gar nicht an. Na? Die glauben, sagen wir, wenn sie in der Nacht angreiferten und es wurde dann erschossen, kommen sie nicht in den Himmel. Dadurch greifen sie immer nur bei Tag an. Und wen? Naja, das Fort. Ah ja. Ah, Wahnsinn. Naja, was machen wir? Trinken wir noch was? Ja, haben Sie gern Gesellschaftsspiele? Naja. Gibt es sehr gern diese Gesellschaftsspiele? Fellner kramt in seiner Aktentasche. Ich weiß nicht. Sag mal, wie wir klein waren, haben wir schon gespielt, dieses Ding da, wo man immer da. Mensch, ärgere dich nicht. Da haben wir uns immer in die Goschen gerade nachher, das war nicht lustig. Da schauen Sie her. Fellner legt ein Spiel auf den Tisch. Trivial Pursuit heißt das. Das ist ein Fragespiel, da muss man die Antworten wissen. Das ist ja unterhaltsam. Da gibt es Fragen aus den verschiedensten Wissensgebieten. Nur eine Krügung, bitte! Ja, ja. Probieren wir es mal. Was für ein Wissensgebiet möchten Sie haben? Geschichte, Geografie, Allgemeines? Was trinken Sie? Einen frisch gepressten Orangensaft, bitte. Okay. Ich frage Sie mal, was aus dem Gebiet Allgemeines. Und ja? Der Fanta! Herr Bösel, wie nennt man die nördliche Eiskappe unseres Planeten? Blackout.